Ja, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Folter. Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die gefoltert wurden oder die gefoltert werden. Menschen, die wegen ihrer politischen Gesinnung vielleicht gefoltert worden sind im Ausland oder auch in Deutschland, in der DDR. Oder Menschen, die im privaten Bereich gefoltert werden, gequält werden. Sei es von Angehörigen, von dem Partner, der Partnerin oder vielleicht von Freunden. Wenn ihr mir darüber erzählen möchtet, meine Nummer, unter der ihr mich hier in Köln erreicht, 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Thema bei uns heute Nacht Folter. Und erster Anrufer, das ist der Wolfgang und Wolfgang ist 63 Jahre alt. Hallo, Wolfgang. Ja, hallo. Ja. Komm her. Hallo. Du hast dich zu dem Thema bei uns gemeldet. Ja, ich war von 59 bis 64 in Haft in der DDR. Ja. Ich wurde am 2. Januar 59 wegen Spionage verhaftet und später wegen Nachrichtenübermittlung verurteilt. Mhm. Ich war 1958 bis 58 Mitglied der Falken, Mitglied der ÖTV und Mitglied der SPD. Mhm. Am 2. Januar wurde ich in Ost-Berlin kurz vorm in der Nähe des Bahnhof-Friedrichstraße verhaftet. Und zu dieser Zeit ging an sich die Folter schon los. Nach dem Anlegen der Handschellen wurde mir ein Sack über den Kopf gezogen. Mhm. Ich wurde in einen Wagen gestoßen, in zu einer Haftanstalt gefahren, die ich nicht kannte. Dort mit Fußtritten traktiert, gegen die Wand gestoßen. Die Kleider wurden mir heruntergerissen. Eine körperliche Untersuchung hat stattgefunden im Beisein von einer weiblichen Wachpersonalangehörigen, einschließlich der intimen Untersuchung. Mhm. Und das war schon äußerst entwürdigend. Mhm. Ich bekam dann wochenlange Haft in Dunkelhaft oder abwechselnd in gleißender Helle wieder. Und also wochenlang in Dunkelhaft? Das ging, ich bin bei Vernehmer beschwerte, dass ich hier unten im Finster im Finstern sitze. Da sagte er, ach, haben wir vergessen, das Licht anzumachen. Und dann brannte wieder über Wochen die Lampe Tag und Nacht. Mhm. Und habe dann später erfahren, dass es in Pankow gewesen ist. Mhm. Ich lebte vegetiert in einer Kellerzelle, die nur 50 Zentimeter mal knappen Meter Lauffläche oder Drehfläche hatte. Das andere war mit einer Holzbrücke durchzogen. Was hast du da zu essen bekommen, zu trinken bekommen? Ja, ich bekam einen Eintopf, Nudeln, Karotten und so weiter. Aber das war nicht die Folter. Mhm. Die Folter war eben, dass kein Menschen zu sehen, ohne Anwalt, ohne Angehörigen. Vor allen Dingen die subtile Art der Folter, die in den 60er Jahren einsetzte, Anfang der 60er, die körperliche Folter ablöste, das war die psychologische Folter. Mhm. Wie sah die aus? Das war zum Beispiel, dass man auf einer blanken Holzbritsche liegen musste, ohne Matratze, ohne Bettzeug, dass die Zelle ohne Fenster war, Frischluft wurde durch einen Kompressor eingeladen, reingeblasen in diese Zelle, dass keine anwaltliche Hilfe war. Mhm. Dass man, du warst auch völlig alleine, ne? Es gab ja keine Mithäftlinge. Ich habe in 5,5 Jahren Haft nicht einen einzigen Brief bekommen, kein Paket bekommen und wurde permanent beschimpft als Brandsau, SPD-Schwein. Und es ging an sich schon los, als ich beim Haftrichter, wurde ich zwar vorgeführt, aber erst nicht innerhalb von 24 Stunden, sondern später. Und als ich sagte, weshalb ich hier bin, sagte er wegen Verdacht, wegen Spionage. Mhm. Da sagte ich ja, Verdacht auf Spionage. Da sagte er, unsere Sicherheitsorgane verhaften keine Unschuldigen. Mhm. Und damit, gab es denn überhaupt eine Scheingerichtsverhandlung? Ja, es gab eine Gerichtsverhandlung nach 6 Monaten. Mhm. Und mein Anwalt, das war ja auch, den sah man erst 3 Tage vor der Verhandlung. Also ohne anwaltliche Hilfe war man da und ohne... Hat dieser Anwalt dir überhaupt nur ein wenig beigestanden oder war das alles nur Show letztendlich auch? Letztendlich war es Show, denn er hat auf diese übliche mildernde Umstände wegen der Jugend... Wie alt warst du damals? Ich war damals 25. 25 Jahre alt. Und dann, dass ich eben versaut war von den politischen Ansichten, fehlgeleitet war, also das waren so die seine Verteidigungsworte waren. Also 5 Jahre hast du das mitgemacht? Ja, aber das war, die 5 Jahre setzten sich noch, da war noch ein großer Knick drin. Ich bekam 3,5 Jahre wegen Nachrichtenübermittlung, also nicht wegen Spionage, sondern wofür ich verhaftet war, sondern Nachrichtenübermittlung. Und nachdem ich die 3,5 Jahre mit 8-mal, wie es in der Anklageschrift hieß, er musste erheblich bestraft werden, 8-mal habe ich diese Kellerzeiten auch nach der U-Haft noch gemacht. Da wurde ich dann eingekleidet, um von Leipzig aus nach Berlin transportiert zu werden, dachte ich, bekam in der Haftanstalt die Handschellen angelegt, wurde zur Staatssicherheit gebracht in Leipzig und bekam nochmal 2,5 Jahre wegen staatsgefährdender Hetze, sodass insgesamt 5,5 Jahre rauskam. Bist du in diesen Gefängniszellen, in denen du so lange Zeit zugebracht hast, auch von einzelnen Wärtern geschlagen worden? Das war in Rummelsburg einmal. Das war, hatte ich also auf einen Anwalt nun endlich gedrungen, mal das loszuwerden, was ich dort erlebt habe. Und das war dann das Übliche, was man kannte. Vier Ecken, vier Wärter, die auf mich einschlugen, in die Zelle zurückschmissen. Das war aber nicht das, was man was unter die Haut geht. Unter die Haut geht zum Beispiel Vernehmung, wenn man nicht zur Toilette gehen darf. Das heißt also, wenn man bis zum Blasenkampf verhört wird. Und viele haben mir dann später gesagt, auch ich habe viel eigene Schuld gehabt, aber ich wollte immer stärker sein als die Staatssicherheit. Und das war aber wiederum meine Batterie, die ich aufgeladen habe. Denn ich hätte es nicht überstanden dort, diese Monate und jahrelange Isolation, ohne alles, ohne Zeitung, ohne Post, ohne irgendwie außer mich selbst zu beschäftigen. Was war für dich das absolut Allerschlimmste in dieser Zeit? Das absolut Schlimmste war, dass ich die Vergangenheit aufgearbeitet hatte, für die Zukunft aufgearbeitet hatte und einfach aufhörte zu existieren als Mensch. Dazu eine unbändige Kälte in den Zelt und dann nicht mehr denken zu können. Das war das, und dann musste ich irgendetwas tun, um wieder denken zu können. Und dann provozierte ich zum Teil auch. Du bist 1964, sagst du, rausgekommen. Ja. Wie ging denn dann dein Leben in der DDR weiter? Ich bin ja West-Berliner. Ich war nie DDR-Bürger. Ach so. Ich war West-Berliner und habe im Rahmen der Falken und der Gewerkschaftsarbeit Kontakte gehabt zur FDJ und hatte einen ganz normalen Weg, wollte zur sowjetischen Botschaft, um eine Reise nach Papier hinzubringen für eine Reise nach Moskau. Und habe da die Handschellen in der Bahnhof-Friedrichstraße angelegt. Ja, hat sich denn da niemand von den Westbehörden um das dich gekümmert? Ist ja das Drama. Alles immer wieder, wenn man darauf angesprochen hat später, das sind ja vor mir Leute entlassen worden, die das selber erzählt haben. Immer wieder, wer diesen Wurm hier in diese Hirne unserer Politiker gesetzt hat, ist mir unklar. Um Gottes Willen nichts machen, dann hat es ja noch schlimmer. Und die haben nicht erkannt, dass es schlimmer gar nicht sein kann. Also, du hast einen ungeheuren Hass auf, natürlich, verständlicherweise, auf dieses Regime DDR. Pathologisch. Natürlich. Aber letztendlich auch auf unsere Politiker, weil die dich haben hängen lassen. Das nicht mal nach der Entlassung, sondern meine Verachtung gegenüber unseren Politikern kam erst nach dem Mauerfall. Nachdem es eine Wiedergutmachung ging. Nachdem ich erlebt habe, dass ein Stoff nach unserem Strafrechtsentschädigungsgesetz entschädigt wird, weil nicht mal, also der Täter wird nach dem Gesetz mit 600 Mark und die drüben gesessen haben, die werden mit 300 Mark abgespeist. Es geht nicht, ja, um die Gerechtigkeit. Wie viel hast du bekommen? Ich habe 300 Mark pro Monat bekommen. Das ist unglaublich. Und der Stoff, der wegen Krankheit erlassen wird, also nicht mal wegen erwiesener Unschuld, so wie es ja üblicherweise... Du meinst Willi Stoff, den DDR-Politiker, ne? Bitte? Du meinst Willi Stoff, den DDR-Politiker. Ja, natürlich. Der wegen Krankheit entlassen wird und kriegt nachher noch eine Entschädigung von dem Doppelten von seinen Opfern. Das war das Schlimme. Hast du auch den Eindruck, ich habe den Eindruck, mittlerweile, obwohl die Wiedervereinigung nicht mal 10 Jahre her ist, dass man diese finsteren Seiten deutscher Geschichte, genauso wie die Nazi-Zeit, gerne und ganz schnell zur Seite schieben möchte. Natürlich, das sehen wir ja mit der ganzen Aufarbeitung. Wir haben 2 Unrechtsbereinigungsgesetze. Das erste sind die 300 Mark, die hier, früher war es häufiges Hilfegesetz, das ist das Unrechtsbereinigungsgesetz. Und wenn Sie sich mal vorstellen, die Leute, die auch körperlich und psychisch fertig und krank gekommen sind, die müssen jetzt beweisen, dass ihre Krankheit aus der Haftzeit entsteht. Es ist ein unglaubliches Unrecht. Das weiß ich, und das macht mich auch jedes Mal, wenn ich dann solche Geschichten authentisch höre, wirklich bringt mich an den Rand der Oberwut, wenn ich das höre. Was geht in dir vor, wenn du mitbekommst, jetzt gerade bei der letzten Wahl auch wieder, dass die SED-Nachfolgerpartei, nämlich die PDS, wieder so im Aufwind ist? Das ist eine schwierige Frage, eine ganz schwierige Frage, und die ist auch schwierig zu beantworten. Ich persönlich trenne immer. Das ist keine Nachfolgepartei für mich, das ist die Fortsetzungspartei der SED. Mhm. Und ich trenne immer zwischen den Funktionären dieser Partei, die ehemalige SED-Mitglieder und die das System unterstützt haben, und den Wähler, der eben ja, Protest ist. Natürlich, natürlich. Das trenne ich immer, die beiden. Denn ich will nicht, ich kann nicht 20% und 17%, wie es in einzelnen Bereichen in den neuen Ländern ist, sind für mich nicht die Verbrecher. Mhm. Und Sie wissen, dass das... Ja, aber die Verbrecher sind die Funktionäre. Und diese Funktionäre, die damals agiert haben, sitzen heute leider Gottes auch wieder in entscheidenden Stellen und an Schalthebeln der Macht. Und das Schlimme ist ja, an ganz entscheidenden Stellen, in den Sozialämtern, in den Entschädigungsämtern, gerade da, wo die Leute jetzt Hilfe brauchen, da treffen sie auf die Leute, die sie jahrelang gequält haben. Du bist, ich vermute, immer noch SPD-Mitglied. Ich bin ausgetreten. Du bist ausgetreten, warum? Aus der Erfahrung heraus. Aus der Erfahrung heraus. Das spielte schon mit, damals, was du sagtest, als ich wiederkam und eine Ignoranz hier vorgefunden habe. Dazu kam dann natürlich die 68er-Zeit. Und konnte ich mich nicht mehr mit identifizieren. Ich wollte dich jetzt fragen, wenn du noch in der SPD gewesen wärst, was dir als SPD-Mann, was in dir vorgeht, wenn du siehst, dass in Ostdeutschland eine SPD-Regierung koaliert mit einer PDS-Partei. Dazu habe ich keine Worte. Ja, ich auch nicht. Dazu habe ich keine Worte. Ich danke für deinen Anruf und danke, dass du uns so offen darüber erzählt hast, und finde das wichtig, dass wir das immer und immer wieder hören, all diese Geschichten, all die schlimmen Geschichten. Genau. Alles Gute, Wolfgang. Ja, wünsche ich dir Tschüss. Auch. Wiederhören. Jetzt begrüße ich herzlich Daniel, und Daniel ist 45 Jahre alt. Ja, grüß dich, Dorian. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Du hast auch zum Thema Folter bei uns angerufen. Bist du selbst betroffen? Ja, ich bin selbst betroffen. Ich bin 45 Jahre alt, wie du sagst. Ich bin damals, als ich gefoltert worden bin, 21 Jahre alt gewesen. Ja. In Chile. Ich bin Chilean, von Staatsangehörigen. In Chile, ah ja. In Chile, ja. Mhm. Und heute auch tagespolitisch aktuell die Verweigerung der Rückgabe von Pinochet an Chile. Das muss dir und vielen, vielen, vielen Opfern ja eine große Genugtuung sein, ne? Das ist eine enorme Genugtuung. Mhm. Wir wissen nicht, wie weit das noch verwirklicht werden kann, dass Pinochet tatsächlich dann für die Verbrechen herangezogen werden kann. Mhm. Aber das ist erstmal ein großartiger Schritt. Aber im Moment sitzt er fest. Und das ist verdammt richtig und gut so. Ja, genau. Erzähle mir von deinem und uns von deinem Schicksal und von dem, was dir mit 21 passiert ist. Ich habe ihm in dem Vorgespräch etwas erzählt, das wiederholen kann ich ja machen. Ich war. Das musst du machen, weil ich es nicht weiß und ja, die Zuhörer ja auch nicht. Du hast recht, ja. Ich war 21 Jahre alt, ich war Student und war natürlich seit längerer Zeit, also etwa 7 Jahre, politisch tätig. In Chile. In Chile. Mhm. Als junger Mensch, und hatte natürlich große Ideale und sehr viel Power. Und ich war in diesen Aktivitäten, als der Putsch gekommen ist. In welcher Richtung warst du politisch aktiv? Ich war ein Hänger der damals Volksfront, heißt auf Deutsch, der von Allende. Ja. Und ich war aktiv auf der ganzen Linie. Mhm. Ich habe natürlich keine verbrecherischen Tätigkeiten nachgegangen. Das war politische Aktivitäten. Und als der Putsch kam, wir wussten, dass der Putsch kommt, hatte ich gehofft, dass er meine Vorsichtsmaßnahmen auch greifen würde, nämlich dass ich dann Bescheid wüsste, wenn ich dann geholt oder gesucht werde. Und wartete ich dann geduldig darauf, dass sich die Lage klärt, vor allem familiär, war mein Vater verschwunden zu der Zeit, und meine Familie, wir waren eine sehr kleine Familie, wir wussten nicht über sein Schicksal. Also du bist aber dann auch irgendwann inhaftiert worden. Und kurz danach, also etwa anderthalb Monate, als wir nach meinem Vater suchten, dann wurde ich dann inhaftiert. Mhm. Was genau ist dir da widerfahren? Ja, ich sagte ja auch, der spektakuläre Teil der Sache ist nämlich die Schläge natürlich und die Elektrofolter, aber das ist so gelaufen, dass ich gegen 23.30 Uhr vielleicht zu Hause war und draußen Motoren hörte. Um die Zeit hörte man niemals Motoren, das war ja verboten, draußen zu sein. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du bist dann wieder rausgekommen und hast draußen Motoren gehört? Nee, von meinem Hause aus, auf der Straße. Ja, aber du warst ja erstmal inhaftiert und du sagst... Nee, ich bin, bevor ich inhaftiert wurde, weil der Teil der Inhaftierung, ich würde sagen, als ich schon mal inhaftiert war, befand ich mich in einer etwas sicheren Situation. Mhm. Hm? Das Problematische nämlich, also der Teil der Gewalteinwirkung ist nämlich in dem Moment der Inhaftierung, wo du dann für niemanden erreichbar bist. Erzähl uns doch mal, weil das ist, glaube ich, am einfachsten für uns, die wir so etwas noch nie erlebt haben, nachzuvollziehen. Du bist verhaftet worden und du hast gerade von Elektroschockbehandlungen gesprochen. Ja, das kann was hat man genau mit dir gemacht? Ja, man hat mich, nachdem man mich geholt hatte und inhaftiert hatte, in einem Keller, mit vielen anderen zusammengezwängt. Mit wie vielen warst du in dem Raum? Ich habe die nie gezählt, aber ich schätze um die 150. 150? Und wie groß ungefähr war der Raum? Der Raum muss so etwa gewesen, vielleicht 6x5. Groß oder nicht? Also wir konnten da zum Teil kaum sitzen oder man musste sich abwechseln im Liegen. Also unglaublich viele Menschen in einem ganz engen Raum. Wie lange wart ihr da zusammengefercht? Wir waren da 2 Wochen etwa. Mhm. Ich zumindest. Der Durchschnittsaufenthalt der Menschen war dort vielleicht 2 Wochen. Mhm. Und dann hat man euch einzeln herausgenommen? Man hat uns dann einzeln von unten rausgenommen zu Folterverhöre und dann wieder runtergebracht. Beschreib doch mal diese Folterverhöre. Mensch, Domian, du verlangst aber wirklich Dinge. Ich sage dir, wenn ich abgeholt, ich wurde gerufen, dann muss ich an die Tür, ans Gitter kommen. Mhm. Da waren dann diese Beamten, die Schergen, sagen wir mal so, und die Tür wurde aufgemacht und ich wurde, in dem Moment, wo ich draußen war, wurden mir die Augen verbunden. Mhm. Alles in aller Ruhe, in voller Langsamkeit, so dass alle anderen mitbekommen, das wird immer so gemacht, das gehört dazu. Mhm. Dann geht man mit verbundenen Augen die Treppe hoch und irgendwann mal weißt du gar nicht mehr, wo du bist und sagen sie dir, bück dich jetzt, jetzt kommt der Malken, pass auf, jetzt kommt eine Treppe und es kommt keiner oder jetzt geht's runter und es geht dann hoch, jetzt links und hier geht's gerade weiter und dann stößt du gegen eine Wand, solche Dinge. Mhm. Und irgendwann mal kommst du in einen Raum, wo du mehrere Stimmen hörst und da einige Leute lachen über dich, über dein Erscheinen, machen sich über dich lustig und andere gehen sofort an dich ran sozusagen mit einem harten Ton. Und dann wirst du entkleidet und an einem Stuhl gefesselt. Ja. Mit den Händen hinten und die Füße an den Stuhlbeinen. Dann bekommst du Elektroden. Ich kann mich erinnern, dass in meinem Falle ein Elektrode bei mir ins Auge reingemacht wurde zwischen dem der Binde, der Augenbinde und meiner Haut, da war mein Auge und an den Genitalien. Und dann wird dir Strom zugeführt. Und in dem Moment, wo dir Strom zugeführt wird, dann merkst du, dein Körper zieht sich zusammen. Du kannst nicht atmen. Du schreist mit der Luft, die du noch hast. Also es sind unglaubliche Schmerzen, die dann entstehen. Ich würde das, sicherlich sind Schmerzen, aber was in dem Moment wichtiger ist, nämlich mit den Schmerzen kommst du schon eher klar, als mit der Verzweiflung. Also du hast das Gefühl auch, dass du keine Luft mehr bekommst, dass du erstickst. Ja, wenn du das mehrmals machst und es machen musst, dann kriegst du auch mal das Gefühl, es wäre besser, wenn du jetzt tatsächlich einen Herzinfarkt kriegst und stirbst. Dann bist du sozusagen irgendwie aus dem Schneider. Hat man dich dann irgendwas gefragt und du hast nicht gemäß den Dingen, die hören wollen, geantwortet und dann den Stromschlag bekommen? Oder wie lief das dann ab? Ich würde sagen, die Stromschläge und diese Verhöre gehören dazu. Es ist ja egal, ob sie dich was fragen, es ist völlig egal, ob du antwortest oder nicht antwortest. Es wird dir erstmal gezeigt, dass du es mit einer Übermacht zu tun hast, gegen die du dich nicht wehren kannst. Das ist sehr wichtig, dass die Leute das verstehen. Bist du dann auch zusätzlich noch in anderer Weise malträtiert worden, zusätzlich zu diesen Stromgeschichten, Stromschocks? Ja, Schläge. Schläge, Aber Domian, das ist wichtig, dass ich dir das mal sage. Es ist nicht so wichtig, was da spektakulär abläuft. Daniel, ich will dir sagen, die Bedeutung der ich will dir sagen, das ist verdammt wichtig. Weil die meisten Leute, auch hier in unserem Breiten, sich das überhaupt nicht so konkret vorstellen können. Und ich glaube, erst dann, wenn man das so detailliert hört, dass es so etwas auf unserer Welt noch, dass es das gab und leider Gottes immer noch gibt, entsteht vielleicht auch ein größerer politischer Druck von Seiten der westlichen Länder oder es engagieren sich mehr Leute, heute bei zum Beispiel Amnesty International. Ich finde das sehr wichtig, dass man das so genau auch erzählt bekommt, wie du das gerade jetzt uns erzählt hast. Wie, eine Frage dazu noch, wie lange dauerte denn dann so eine Tortur, wenn du da nackt auf dem Stuhl saßt und dieses Elektrogerät angeschlossen war? Also ich sage es dir, ich habe es nie genau erfahren können. Das ist eine Frage, die ich mich selbst öfter gestellt habe, weil mir kam das unendlich lang vor. Und ich hatte danach von anderen Leuten, die unten waren, und als ich dann zurückkam, sagten, du warst ungefähr 6 Stunden weg. Aber das konnte ich selbst auch nicht sagen, weil keiner von denen eine Uhr hatte und wir wussten nicht, was für eine Tageszeit ist. Hast du bleibende Schäden davon getragen? Körperliche Schäden? Gesundheitliche Schäden? Das glaube ich nicht. Aber vermutlich? Ich glaube, die legen auch sehr viel Wert drauf, dass man keine physischen Spuren trägt. Das sind sozusagen Kunstfehler, die Folterer begehen. Ich glaube, die legen viel Wert darauf, dass man sehr große Schwierigkeiten hat, nachzuweisen, dass man einen solchen Erlebnis natürlich, hat. Ich würde jetzt gerne nochmal den Bogen zur aktuellen politischen Situation schlagen. Was findest du, ist das Angemessene, was sollte man mit Pinochet machen? Man sollte ihn vor ein Gericht bringen und man sollte erstmal die Wahrheit zutage hören. Wünschst du ihm, obwohl es ein alter Mann ist, wünschst du ihm all die Qualen, nur vielleicht die Qualen, die allein du ertragen musstest? Das ist eine Frage nach Rachegefühlen. Ja, genau. Die Rachegefühle sind sicherlich auch mal da, aber mit Rache ist nicht viel zu erreichen. Also wenn man wirklich diese Sache überwinden will, dann muss man sich mit den Gedanken vertraut machen, dass es um ein anderes Leben, ein besseres Miteinander gehen soll. Also du wärst du denn für eine lebenslange Inhaftierung zumindest für ihn? Ich denke, das wäre gerecht. Da hätte er zumindest Zeit, ein bisschen nachzudenken über einen Teil dessen, was er anderen angetan hat, nämlich die Freiheit zu verlieren. Hoffen wir, dass das genauso ausgeht und hoffen wir, dass er trotz seines Alters noch den Rest seines Lebens im Knast verbringen wird. Und ich finde auch, dass... Es gibt viele Millionen von Menschen, die gemeinsam mit uns wünschen und warten. Ja. Das Alter spielt ja keine Rolle. Das sollte nicht zur Gnade einen stimmen. Das denke ich nicht. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute, Daniel. Ja, okay. Auf Wiederhören, tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Ute und Ute ist 39 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ute. Ja, wenn ich das so höre, dann ist das, was ich erlebt habe, eigentlich Kinderkram. Was hast du erlebt? Ich habe 6 Jahre lang mit meinem Mann zusammengelebt und bin von ihm 6 Jahre lang gefoltert und gequält worden. Du bist von deinem Mann 6 Jahre gefoltert worden? Ja. Was hat er gemacht? Er hat mich in der Wohnung eingeschlossen, wenn er zur Arbeit musste. Das war Anfang. Das erste Jahr war eigentlich recht normal, wie jede andere Ehe auch, denke ich mal. Ja, und dann eines Tages hat er mich in der Wohnung eingeschlossen. Und ich habe gedacht, ich könnte meinen Schlüssel nicht finden, aber mein Schlüssel war nicht da, ich kam nicht raus. Und von da an war das ständig. Ich habe ihn dann gefragt, warum ist die Tür zu? Ja, ich möchte nicht, dass du draußen rumläufst, wenn ich nicht da bin. Ja, in der 5. Etage in einer Wohnung kann man nicht aus der Wohnung. Man kann auch nicht aus dem Fenster, wenn die Fenstergriffe vom Fenster entfernt sind. Ja, und dann irgendwann eines Tages fing er an, mich des Morgens, bevor er zur Arbeit ging, im Schlafzimmer einzusperren. Wie, dann warst du den ganzen Tag im Schlafzimmer eingesperrt? Ja, richtig. Den ganzen Tag, während er arbeiten war? Ja. Wie, also 8 Stunden, oder wie? Ja, manchmal waren es 10 Stunden, manchmal waren es 12 Stunden. Aber du musstest doch mal zur Toilette, oder du musstest... Ja, dafür hat er mir dann einen Eimer gegeben, und wenn ich Durst hatte, hatte ich auch eine Flasche Sprudel, mit der ich mich beschäftigen durfte. Ja. Das ist ja ungeheuerlich. Ja, und wenn er dann von der Arbeit kam, dann ist er ständig über mich hergefallen. Was heißt das? Sexuell oder wie? Ja, richtig. Er hat mich anschließend immer grün und blau geschlagen mit seinem Hosengürtel. Ja, er fand das schön. Und du musstest dann abends, wenn er da war, auch noch den Haushalt dann machen, nachdem du den ganzen Tag eingespart warst? Das durfte ich nachts machen. Das durftest du nachts machen? Ja, tagsüber ging das nicht. Weil zum Schluss war ich jeden Tag im Schlafzimmer eingesperrt. Und da ging das nicht, dass man den Haushalt macht. Wie viele Jahre warst du jeden Tag im Schlafzimmer eingesperrt? Ja, fast 6 Jahre. Boah, Ute. Ja. Und jeden Tag dasselbe. Er hat dich im Schlafzimmer eingesperrt, er hat dich abends geschlagen, er hat dich vergewaltigt und du musstest nachts die Wohnung putzen. Ja. Und nach den 6 Jahren, wie ist das Ganze dann, wie hat sich das aufgelöst oder wie ist es eskaliert? Ja, ich habe also nach 6 Jahren, da gab es dann einen speziellen Tag. Ich war also so dermaßen grün und blau, meine Knochen, alles tat mir weh. Ich habe dann gegen die Wand geschlagen und gegen die Fensterscheiben getrommelt. Und eine Nachbarin, die kam unten vom Haus vorbei, sah mich, hat dann erstmal den Hausmeister informiert. Und der kriegt aber die Tür nicht auf, weil er ein anderes Schloss eingebaut hat. Der hat dann die Polizei gerufen. Die haben dann die Tür öffnen lassen und so kam ich raus. Und dann? Ja, dann habe ich diesen Mann eingezeigt. Wo bist du denn hingegangen? Du hattest doch niemanden vermutet. Ich bin zu meiner Schwester gegangen. Ja, sag mal, das wollte ich gerade schon fragen, ehe du das jetzt mit der Anzeige weitererzählst. Da kommen wir gleich wieder drauf. Mhm. In all den Jahren gab es denn keine Verwandten, keine Freunde? Nein, kein Kontakt. Die Schwester auch nicht? Der Kontakt wurde von ihm unterbrochen. Ich hatte kein Telefon, das Telefon stand in meinem Flur, ich konnte nicht telefonieren, ich habe ständig klingeln hören. Du warst voll völlig isoliert. Mhm. Und auch im Haus hat sich da niemand gewundert, was mit euch ist. Die Erklärung von ihm, das habe ich nachher erst gehört, war ganz normal. Es gibt schon mal Ehestreitigkeiten. Mhm. Aber man hat dich ja, das muss den Leuten doch aufgefallen sein, man hat dich nie gesehen, weil den Haus... Ja, wir wohnen in einem Haus, wir haben damals gewohnt in einem Haus mit 48 Mietparteien. Dann da fällt das nicht auf. Dann fällt das nicht auf. Ja. Okay. Knüpfen wir nochmal da an, wo wir gerade, wo ich dich unterbrochen habe. Du hast dann Kontakt wieder zu deiner Schwester gesucht? Ja, gesucht nicht. Die Polizei hat mich da hingebracht, auf meinen Wunsch, dass ich zu meiner Schwester wollte. Die war ganz überrascht und hat mich dann auch aufgenommen. Hat die das überhaupt glauben können, was da passiert? Anfangs nicht. Anfangs nicht. Sie war also so vom Kopf geschlagen. Und es hat lange gedauert, bis sie begriffen hat, was da passiert war. Hat denn dieser Mann dich dann in Ruhe gelassen oder hat er dir nachgestellt und dich bedroht? Nein, er ist sofort verhaftet worden. Ich hatte eine Anzeige gegen die Stadt wegen Körperverletzung, mehrfache Vergewaltigung. Und jetzt kommt der Hohn an der ganzen Sache. Er ist verurteilt worden und hat 2 Jahre und 6 Monate bekommen. Und in 6 Monaten ist dieser Mann wieder frei. Und ich habe damals die Stadt verlassen, ich bin in eine andere Stadt gezogen, damit er mich nicht findet. Mhm. Ich habe mir aus lauter Angst einen großen Hund zugelegt, den ich immer bei mir führe, weil ich einfach Angst habe. Mhm. Und diese Angst verlässt mich nicht. Es ist schlimm. Man muss sich vorstellen, dieser Mann ist, der ist nicht nur doof, der ist pervers. Da kriege ich ja schon wieder die Oberwut, wie ich sie mittlerweile hier fast jeden zweiten Tag bekomme, wenn ich solche Gerichtsurteile höre. Ja. Dass ein Mann, der so etwas macht, 2... Ich sitze 6 Jahre in einem Gefängnis. Das sind für mich 6 Jahre meines Lebens. Und er bekommt 2 Jahre und 6 Monate. Das ist ein Hohn für mich. War das nicht für dich ganz schlimm, bei dieser Gerichtsverhandlung auch anwesend zu sein und dort auszusagen? Ja. Es war sehr schlimm. Ach, ich bin furchtbar aufgeregt. Ach, das macht überhaupt nichts, bitte. Ich finde das, was du sagst, aber auch genauso schlimm wie das, was wir gerade aus Chile gehört haben. Also ich will da gar keine Wertungen reinlegen. Das ist furchtbar. Das fühlt alles furchtbar wieder auf. Das gibt's einfach gar nicht. Hast du denn jetzt in der neuen Umgebung, in der du wohnst, ein bisschen Kontakte knüpfen können, Freunde gefunden? Ja, ich habe einen kleinen Freundeskreis, das sind 3, 4 Personen. Wissen die von deinem Schicksal? Zum Teil. Zum Teil. Also ich traue mich nicht allen, das zu erzählen, weil ich manchen auch noch nicht vertraue. Ist klar, verstehe ich auch. Irgendwo fehlt das Vertrauen. Wie hast du denn dann so finanziell Fuß gefasst? Hast du einen Job gelernt? Hast du einen Beruf gelernt früher und jetzt auch eine Anstellung irgendwo? Ja, ich habe damals ja, wie gesagt, bei meiner Schwester Unterschlupf gefunden. Ich habe dann erst das erste Jahr durch Sozialhilfe gelebt und habe mir dann, weil ich habe Hotelfachfrau gelernt, habe ich mir einen neuen Beruf gesucht, also einen neuen Arbeitskreis. In dem arbeite ich heute auch noch. Also du bist berufstätig im Moment. Wir wollen jetzt nicht sagen, wo du arbeitest. Mhm. Das macht dich dann auch vielleicht identifizierbarer. Mhm. Also auf jeden Fall hast du eine Arbeit im Moment. Richtig. Ute, jetzt erklär mir doch bitte mal, warum... Oder wie das kommt, dass du so viele Jahre das ausgehalten hast. Warum hast du nicht nach kürzester Zeit schon genau das gemacht, was du dann nach 6 Jahren gemacht hast? Ja, ich habe diesen Mann geliebt. Und ich weiß nicht. Aber wie kann man denn einen Menschen lieben, der so lange so etwas mit einem macht? Ich weiß nicht. Wie lange hast du den denn geliebt während dieser 6 Jahre? Ja, ich würde sagen bis 4 Jahre. Und dann ging das in Hass über. Ja. Das ist so unbegreiflich, Ute. Für alle Menschen, die das jetzt hören. Das muss dir für dich ja auch dich selbst befremden. Ne? Du musst dir selbst ja fremd vorkommen. Das, ne? Hast du körperliche Schäden davon getragen? Nein, aber seelische. Seelische, natürlich, ja. Die Seele trauert. Die Seele weint. Das ist jetzt 2 Jahre her, ne? Mhm. Mhm. Hast du denn eine psychologische Betreuung? Ja, habe ich. Mhm. Auch jetzt noch? Ja. Mhm. Ist das gut für dich? Ja. Mhm. Also ich habe schon einiges verarbeitet, aber noch nicht alles. Es wird auch noch eine Weile dauern, um das alles zu verarbeiten. Denn es ist so vieles passiert, das kann man einfach nicht erzählen. Das ist unfassbar, sowas. Das ist unmöglich. Was hast du bloß diese ganzen Tage immer gedacht, wenn du in diesem Schlafzimmer eingesperrt warst? Was habe ich gedacht? Ja. Ich habe einfach nur auf die Uhr geguckt. Ich habe sturweg auf die Uhr geguckt. Mehr habe ich nicht getan. Und hattest vermutlich Angst? Ja, Angst. Du hast auf die Uhr geguckt. Auf was hast du denn? Mit jedem Zeigerschlag stieg die Angst. Dass die Zeit rum ist und er da sein muss. Ja. Hast du dich gewehrt eigentlich, wenn er kam? Nein. Es hatte nachher keinen Zweck mehr, mich zu wehren. Es ging nicht. Es brachte nichts. Ganz im Gegenteil, es wurde bloß noch schlimmer. Hm. Je mehr ich mich wehrte, umso schlimmer wurde es. Hm. Und es gab nie mal die Überlegung, dann nachts abzuhauen, wenn du in der Wohnung frei rumgehen konntest. Ja, wie? Wenn die Wohnungstür abgeschlossen ist. Die hat er noch abgeschlossen, wenn er schlafen gegangen ist. Mhm. Ja, ich wohne im 5. Stock. Mhm. Die Fenstergriffe sind weg. Ich kann auch nicht mal ein Fenster aufmachen. Wie soll ich mich da wehren? Wie soll ich da weglaufen? Und wie war das nachts mit dem Telefon? Hat er das mit ins Bett genommen oder wie? Nein, es gibt Telefonschlösser. Mhm. Mhm. Die kann man abschließen. Und dann kann man nicht telefonieren. Was ist das für eine Bestie? Das weiß ich nicht. Wie lange hast du diesen Mann vorher kennengelernt? Wie lange kanntest du ihn? Oh, fünf Jahre. 5 Jahre, bevor dann diese 6 Jahre kamen? Wir haben uns 5 Jahre gekannt. Und da war er ganz normal? Ja, und dann haben wir geheiratet. Und das erste Jahr war wunderschön. Wunderschön. Eigentlich kann ich mich um das erste Jahr nicht beschweren. Und ab wann ging es dann... Hat es sich dann völlig gewendet, das Blatt? Ja, nachdem wir so 1,5 Jahre verheiratet waren. Was da mit ihm vorgegangen ist, weiß ich nicht. Es muss Klick gemacht haben und dann ist er durchgeknallt. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir bis heute nicht erklären. Dann hast du ja sehr, sehr viele Jahre deines Lebens mit diesem Mann verbracht. Ja. Du hast dann ja wahrscheinlich gar nicht viele andere Erfahrungen mit Männern gemacht vorher. Nein. Ist es dein erster Mann? Nein, es ist der zweite, aber... Mhm. Trotzdem... Ich weiß nicht. Hast du darüber nachgedacht schon? Vermutlich ja. Ob du überhaupt noch irgendwann noch mal Vertrauen zu einem Mann aufbauen kannst? Das weiß ich nicht. Da habe ich mir noch keinen Gedanken drüber gemacht. Mhm. Weil ich mit diesen 6 Jahren immer noch zu tun habe. Und ich will dies erstmal überstehen und dann kann ich sehen, ob irgendwas und weiß ich nicht. Mhm. Weil ich denke mal, dass das den Rest meines Lebens mitgeprägt hat. Ja, natürlich. Denn es wird immer was hängen bleiben. Aus dir heraus sprach gerade ja auch die pure Angst. Die Angst, dass dieser Mann dich irgendwie findet. Ja. Ich hoffe, dass du das so eingefädelt hast, dass er dich nicht finden kann. Ja, er hat mir im Gerichtssaal versprochen und ich finde dich und ich kriege dich wieder. Und dieser Satz alleine, das hat mir so eine Angst eingeführt. Wo hat er das gesagt? Im Gerichtssaal, als er mir vorbeiging. Ja, meine Schwester hat es auch gehört, sonst hat es keiner gehört. Mhm. Also du hast Angst um Leib und Leben? Ja. Mhm. Hast du darüber mal mit Fachleuten gesprochen, wie du dich vielleicht noch besser schützen kannst als jetzt schon? Nein. Ich würde dir dringend empfehlen, Ute, in solchen Fällen empfehle ich das immer, mal Kontakt mit dem Weißen Ring aufzunehmen. Mhm. Kennst du, ne? Ja. Ja. Dass du einfach einmal ein Gespräch mit denen, ein Telefongespräch führst und vielleicht dich sogar mit einem von den Menschen, die da arbeiten, mal triffst. Es gibt sicher viele Tricks noch, wie man dich unauffindbarer machen kann oder wie du dich besser schützen kannst, über die wir gar nicht reden wollen hier. Ja. Sonst, das ist jetzt meine einzige Idee, sonst bin ich recht ratlos und kann das natürlich gut verstehen, was du sagst. Ja, ich denke mal, der erste Schutz ist jetzt erstmal durch meine Schwester. Er kannte meine Schwester so groß und gar nicht. Sie ist damals, ja, wie soll ich sagen, sie hat einen Sprung gemacht in ihren Umzug und er kann also so gesehen nicht wissen, wo meine Schwester hingezogen ist. Und ich lebe in derselben Stadt wie meine Schwester. Und das kann er eigentlich nicht wissen. Ja. Die Ute, möchtest du gerne mit meiner Psychologin jetzt noch mal ein paar Worte reden? Ja. Das ist die Elke Dunajski. Das läuft dann so, dass du gleich, du legst auf und die Elke ruft dich gleich noch mal an. Das tut vielleicht ganz gut, wenn du noch mal ein bisschen mit ihr reden kannst. Ja, klar. Ich finde das sehr schlimm, was du mitgemacht hast. Ja. Und kann nur sehr, sehr, sehr hoffen, dass du auch mit Hilfe deiner Psychologin weiter Fuß fassen wirst in einem neuen Leben und das überwindest. Richtig überwinden wirst du es nie. Nee. Aber dass du es in irgendeiner Weise verarbeitest und dass du auch wieder einen Neuanfang findest. Vielleicht sogar irgendwann einen sehr netten und anständigen Mann triffst. Ja, wenn man diese Last ablegen kann, vielleicht. Ja. Denn es ist für mich eine regelrechte Last. Ich kann es einfach nicht loswerden. Ich weiß nicht, das sitzt auf mir wie ein Rucksack. Finde ich aber auch verständlich. Wenn man 6 Jahre so das mitgemacht hat, es sind erst 2 Jahre rum, dass das auch nicht so schnell alles von einem fällt. Liebe Ute, wir machen das so. Du wirst gleich von uns wieder angerufen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles, alles Gute. Tschüss, Ute. Okay. Tschüss. 1.37 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 13 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das ist WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian und unser Thema heute Nacht heißt Folter. Und ich möchte mich unterhalten mit Menschen, die in ihrem Leben gefoltert wurden. Sei es aus politischen Gründen, beispielsweise im Ausland oder in Deutschland, in der DDR oder auch im privaten Bereich. Wir haben ja gerade die erschütternde Geschichte von der Ute gehört, die 6 Jahre von ihrem Ehemann gefoltert worden ist. Wenn ihr mit mir darüber sprechen möchtet, über dieses Thema, meine Nummer, unter der ihr mich erreicht, 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Und weiter geht es mit Costa. Costa ist 50 Jahre alt. Hallo. Ja, Costa, schönen guten Morgen. Morgen. Bist du... Was bin ich? Bist du auch ein Folteropfer? Das bin ich. Zuerst möchte ich aber sagen, weg mit diesem Pinochet. Er muss darunter nicht leiden, aber doch leiden, dass er sein Land nicht mehr sehen kann, damit alle Spucke dieser Welt wissen, dass sie kein Land finden werden, wenn sie sowas getan haben, wie er, das chilenische Volk. Ja. Du bist Chilene? Bitte? Du bist Chilene. Nein, ich bin Grieche. Du bist Grieche? Ich bin Grieche, ja. Und da war innerhalb, also davor noch, in Griechenland, 67, das ich weiß es nicht, ob es dir bekannt ist, das hat eine militärische Diktatur. Natürlich, ja. Die vom Volk gewählte Regierung gestürzt. Karamanlis hieß der damals, der Ministerpräsident, auch wenn ich mit ihm nicht einverstanden war, aber der war vom Volk gewählt. Und da haben nämlich diejenigen... Also es gab einen Militärputsch in Griechenland Ende der 60er Jahre, ne, wenn ich recht informiert bin. 21. April 67, ja. Mhm. Genau. Und die haben das als Revolution genannt. Mhm. Revolution. Mhm. Und ich war nicht dabei. Mhm. Und viele wie ich. Und ich war Offizier der griechischen Armee. Mhm. Also viel schlimmer als andere Leute, die von draußen das gesehen haben. Ja. Die ersten zwei Jahre wusste ich, dass ich beobachtet werde. Mhm. Also 21. April 67 bis Ende 68. Mhm. Hat man dich in Ruhe gelassen, aber beobachtet? In Ruhe gelassen, ja, kann man das so sagen. Mhm. In Ruhe gelassen, aber so hart zu verstehen geben, Junge, du bist früher oder später bist du dran. Mhm. Und du bist dann später auch verhaftet worden? Genau, da bin ich dann erstmal ist so ein Unteroffizier zu mir gegangen ins Büro. Mhm. Ich war ja Oberleutnant. Mhm. Und er spricht mir mit du. Kommst du raus, der Kapitän will dich sprechen. Mhm. Dann wusste ich, worum es geht. Wenn ein Unteroffizier, mhm. so ein Offizier mit du, sich erlaubt, von dieser Militärpolizei, mhm. ne, wie es jetzt in Deutschland damals, das ist nicht so ganz vergleichbar, aber in kleinere Dimensionen. Das war für dich das Signal, jetzt wird es wirklich ernst und jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Was genau ist dir dann in diesen griechischen Gefängnissen widerfahren? Erstmal bin ich nicht ständig im Gefängnis gewesen, mhm. sondern zum Verhören, mhm. zum Folter und wieder rausgelassen. Du bist gefoltert worden? Sehr gefoltert worden mit verschiedensten. Ach, ich muss mir seit gestern Abend, wo ich das gehört habe, so ein Thema. Das ist berührt die ganze Welt, glaube ich. Menschen, mhm. die so denken und die meisten Menschen denken, und da stelle ich mir so einfach. Seit gestern Abend kann ich dir sagen, auch die Nacht hatte ich nicht gut schlafen können. Also dir ist das wieder alles präsent geworden im Kopf, genau, was dir selbst widerfahren ist. Genau, und da habe ich mit mir gekämpft, bei dir anzurufen, mhm. weil das ist ja wieder hoch gekommen, obwohl ich rüber jetzt bin von der ganzen Zeit, von der ganzen Sache. Nun, ich möchte dich genauso wie den Daniel vorhin auch fragen, wenn dir das jetzt zu schwer fällt, das nochmal zu erzählen, dann habe ich natürlich dafür Verständnis. Aber ich möchte auch dich fragen, damit wir uns ein wirkliches Bild machen, auch von der politischen Situation damals in Griechenland. Was genau hat man mit dir gemacht beim Foltern? Ja, das, was du sagst, ist sehr wichtig, dass die Leute wissen, worum es geht. Und erlaub mir bitte nur eins zu sagen. Ja. Leute, seid ihr noch vorher vorbereitet. Wenn sowas kommt, ist zu spät. Mhm. Wenn man nicht vorher vorbereitet ist. Und ich war vorbereitet. Gott sei Dank, ich war für diese Sache vorbereitet. Mhm. Ja, alles ist mit mir geschehen, was ein Mensch denken kann. Sogar die ältesten Methoden von der Antike her, diese Wassertropfe. Mhm. Du wirst irgendwo festgebunden und die lassen mit ganz regelmäßigen Abständen einen ganz normalen Wassertropf auf deinen Kopf fallen. Und die ersten zwei, drei Minuten ist ja nichts passiert. Ne? Du bist ein bisschen nass und das ist, das ist ja nicht passiert. Mhm. Danach aber, ich kann das nicht beschreiben. Mhm. Ich kann das nicht beschreiben. Es ist so, als ob tausend Glocken total disharmonisch unmusikalisch, das ist gar nicht der richtige Begriff. Wie lange hast du das denn dann aushalten müssen? Ja, das ist das Problem, dann von einem gewissen Punkt danach verliert man das Zeitgefühl. Mhm, das haben wir gerade auch schon gehört, ja. Mhm. Das verliert man total, man weiß ja nicht, war das 5 Minuten oder 10 Stunden oder 24 Stunden, weiß man gar nicht. Tut das dann, Costa, auch körperlich auf der Stelle weh, auf die Hautstelle, auf der der Wassertropfen aufschlägt? Das Komische ist, dass nicht genau an der Stelle weh tut, sondern genau an den Fersen. An den Fersen? An den Fersen. Genau an beiden Fersen, als ob man in so einen Nagel reinhaut. Und der Wassertropfen ist auf die Stirn gefallen? Nein, genau auf die Mitte von dem Kopf. Oben auf den Kopf? Genau. Da und es tut an den Fersen weh? Und von einem gewissen, also 4, 5 Minuten oder 6 Minuten, da fängt es an, wie gesagt, 1000 Glocken und dann jeder Tropfen geht wie Strom an den Fersen. Und wie gesagt, das haben die alten Griechen gemacht, das haben die alten Römer gemacht, diese Methode. Und die haben das, diese Obristen haben das auch übernommen. Mhm. Und das ist unbeschreiblich. War das für dich das Allerschlimmste? Nein. Das war nicht das Allerschlimmste. Aber das ist ja weggegangen, dass, wenn ich dann raus war. Mhm. Was war das Allerschlimmste? Das Allerschlimmste war der psychische Druck, der psychologische Druck. Mhm. In dem Moment, wo sie simuliert haben, dass sie meine zweijährige Tochter und meine Frau vergewaltigen. Und die Stimmen waren ja ähnlich. Wie haben Sie das simuliert? So, in dem Nebenraum. Mhm. Also Sie haben getan, als wäre deine Tochter und deine Frau im Nebenraum. Ja. Und Sie haben die Stimmen nachgemacht. Genau, und die Stimmen waren so gut nachgemacht, also geschulte Leute, auf der anderen Seite, obwohl ich so geschult war, in diese Richtung, das habe ich geglaubt. Das habe ich geglaubt. Und da waren ja zwei, drei von diesen Gorillas da, so zwei Meter groß und was weiß ich, wie Schränke da. Und da weiß ich nicht, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall, eine war, glaube ich, heute noch ist, also ich habe zugeschlagen. Du hast zugeschlagen? Ich habe zugeschlagen, ich weiß nicht, was ich... Das hatte zur Folge wahrscheinlich, dass es noch schlimmer war. Ja, da haben die bei mir wieder zugeschlagen, und als ich wach geworden bin, war ich im Krankenhaus, in einem Militärkrankenhaus festgebunden. Also Costa, ich glaube, wir erahnen, was du auch mitgemacht hast. Das ist für Menschen, die es nicht erfahren haben, letztendlich unvorstellbar und unnachvollziehbar. Ob das schwarz oder braun oder welche Diktatur auch immer. Du lebst du heute ganz in Deutschland oder auch teilweise in Griechenland? Ich lebe in Deutschland und ich bin immer noch, erlaub mir bitte, hast du gestern oder vorgestern wegen der doppelten Staatsbürgerschaft? Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft, aber ich habe auch die griechische, weil die mir nicht freigeben könnten. Und ich habe einen Sohn, der Bundeswehroffizier ist. Ich sage ja gar nicht, der ist im Ausland im Moment. Ich sage gar nicht den Namen, den richtigen Namen, weil das sind ja gar nicht so viele, so viele Namen, die ähnlich sind. Und da kann man nichts machen in vielen Fällen. Die Aussiedler oder sowas, die haben alle die doppelte Staatsbürgerschaft und so weiter. Ne? Das ist eine andere Sache. Aber vertiefe das mal nicht, genau. Auf jeden Fall möchte ich mich auch bei dir bedanken. Ich glaube, dass das schon sehr schwierig ist, so etwas dann auch, wenn es auch lange zurückliegt, das in der Öffentlichkeit dann nochmal so zu erzählen. Zumal du auch gesagt hast, dass du sehr aufgewühlt bist seit den Berichten gestern. Und ich schließe mich auch nochmal sehr deinem Wunsch an, den du gerade anfänglich geäußert hast, dass man diesen Diktator so bestraft, wie es nur irgend möglich ist. Lass mich auch bedanken bei den vielen, vielen Deutschen, nachdem ich hier in Deutschland war, mit mir zusammen gearbeitet und gekämpft haben, mit vielen, vielen anderen Nationalitäten, bis dieser griechische Spuk aus der Welt verschwunden ist. Vielen Dank und ich weiß, das zu würdigen. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute. Danke. Tschüss, Costa. Dir auch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Jetzt ist Viktor dran und Viktor ist 31. Hallo? Hallo Dominan. Ja. Viktor, gehst du bitte ganz nah ans Telefon, du klingst sehr weit weg. Hörst du mich jetzt? Ich glaube, das ist okay. Es ist besser so, ja. Das freut mich auch erstmal voraus zu sagen, dass ich überhaupt erstmal das erste Mal bei dir durchgekommen bin. Ja. Ja, sehr schön. Ja, ich bin auch selber gefoltert worden. Wo? In Iran. Ich bin total aufgeregt. Weil ich bin immer noch, es ist bei mir noch ganz ziemlich sehr frisch. Wie lange ist es her? Ist anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre erst? Ja. Ne? Möchtest du das erzählen, was man genau mit dir gemacht hat? Ja, sehr gerne. Und da wollte ich auch auf deine Hilfe an dich aufmerksam machen, dass du mir vielleicht so ein bisschen mehr darüber helfen würdest. Und zwar, es ist so gewesen, ich bin mal vor anderthalb Jahren mit einem Kollegen von mir. Mein Vater ist Türke und meine Mutter ist Deutsch-Russin. Ja. Ja, und wir haben mit beide Freunde, ich habe totale Schweizer, und wir haben gesagt, wir möchten so, ich wollte gerne, weil ich ja all die Jahre hier in Deutschland gelebt habe, und da wollte ich so ein bisschen so auf diese islamische Kultur drauf gehen, wollte ich, und dann habe ich mit einem Kollegen sind wir dann nach Iran geflogen, und von in Iran, haben sie uns danach, also wir wollten da 6 Wochen bleiben. Warum wolltet ihr eigentlich nach Iran? Einfach nur so? Nein. Ich war interessiert an die Kultur des Islam. Aber das muss es unbedingt Iran sein. Ich meine, das ist ja nun wirklich ein gefährliches Land. Da würde ich auch nicht so einfach hinreisen wollen. Das ist richtig. Aber es war für mich so interessant, weil der Iran gesagt hat, also die von ausgehen, dass es das strengste Islam ist. Okay, dann seid ihr dahin gereist. Ihr wolltet 6 Wochen da bleiben. Genau. Was ist dann passiert? Das ist dann passiert nach 2 Wochen. Mhm. Ja, das waren wir in einem Stadtteil in Iran, das hieß Urmir. Mhm. Und in diesem Urmir-Stadtteil sind wir in einem Hotel gegangen und haben uns dann diesen Hotelzimmer genommen, zusammen, weil man darf da also zusammen ein Hotelzimmer führen. Mhm. Und nach 3 Tagen in diesem Hotel, wo wir waren, sind dann einige Polizisten dann in dem Hotel gewesen. Mhm. Und haben da irgendwie Spionage oder Spekulationen gemacht, was die da irgendwie ausgesucht haben. Und dann sind die auf uns zugestoßen und ja. Sind dann in unserem Zimmer reingekommen und haben uns dann in Handschellen genommen und haben uns dann die Augen zugebunden. Ihr seid einfach so verhaftet worden, obwohl gar kein Grund vorlag. Ihr habt euch nicht irgendwie gesetzeswidrig verhalten. Absolut. Wir haben uns also gar nichts vorgestellt. Also so fing die Willkür schon an. Das ist gar nicht, es lag nichts vor, man hat euch verhaftet. Genau. Von einem Hotelzimmer sind wir dann verhaftet worden, unsere Augen sind zugebunden worden und dann sind wir in einem Auto, also in einem Fahrzeug gebracht worden und dann saßen wir dann in diesem Fahrzeug drinnen mit diesem Freund von mir. Mhm. Und wir haben uns dann, ich kann auch noch einigermaßen Türkisch. Mhm. Da haben wir uns dann ein bisschen auf Türkisch unterhalten wollen und haben sie uns dann schon in den Wagen, haben sie uns dann ins Gesicht geschlagen, haben gesagt, also auf ihren Sprachen, auf diese iranische Sprache, haben sie also so aufmerksam gemacht, dass wir also nicht darüber, also wir sollten uns nicht unterhalten. Dann wart ihr irgendwann in einem Knast wahrscheinlich oder in einer Polizeistation. Was ist da passiert? Richtig. Wir sind dann gelandet und da haben sie uns dann wir sollten uns ausziehen auf bis zur Unterhose. Mhm. Ich bin total noch aufgeregt. Und da haben wir uns dann ausgezogen. Also wie gesagt, unsere Augen waren immer zu. Also wir durften da diesen Augenbinde da nicht runtersetzen. Mhm. Da haben wir uns ausgezogen, dann haben sie uns in eine Zelle reingesteckt. Mhm. Aber einzeln, also ich war alleine dann drin. Ja. Und dann war die Zelle war total aus Beton. Mhm. In der Zelle habe ich dann meine Augenwunde runtergesetzt und dann war es nur Beton. Das war so ungefähr so auf die Länge 3 Meter und die Breite 2 Meter. Und dann blieb ich da drinnen ungefähr so circa, was der Geier, ungefähr so 10 Stunden. Mhm. Ja. Und dann haben sie mich dann rausgeholt. Haben mich beschuldigt, ich soll angeblich, weil ich bin ja deutscher Staatsbürger und sehe südländisch aus. Mhm. Und dann haben sie mich beschuldigt, dass ich meine Papiere sollten nicht stimmen. Mhm. Dass ich zu der türkischen Regierung gehöre und dass sie mich als Spionage beschimpft haben. Also ich bin Spion der türkischen Regierung. Was völliger Blödsinn war. Genau. Nun sagtest du gerade anfänglich, dass du wirklich auch regelrecht gefoltert worden bist. Was hat man mit dir gemacht? Also man hat mich erst geschlagen, ins Gesicht geschlagen, ja, und dann aus der Zelle rausgenommen. Mhm. Insgesamt war ich 4 Monate drin. 4 Monate? 4 Monate. Und du bist während dieser 4 Monate auch immer wieder geschlagen worden? Ich bin 31 Tage unter der Folterung gewesen. Also ich habe die Tage gezählt. Ich wurde immer mit Auge zugebunden. Mhm. Ja. Also Folterung heißt, dass du geschlagen worden bist? Nein, ja, geschlagen worden bin ich geworden. Mhm. Und dann haben sie mich unter die Füße mit Stock geschlagen. Mhm. Dann haben sie mich in einem Rad angeschlossen. Also das heißt, ich wurde auf diesem Rad gelegt. Ja. Und dann wurden meine Beine gebunden und meine Hände wurden angeschnallt. Ja. Also so wie auf Deutsch gesagt, diese Handschellen. Ja. So, und dann wurde dieser Rad immer gedreht und gedreht und gedreht und da hat man wirklich Nasenlöcher. Du hast dich gedreht währenddessen, obwohl du warst mit allen Vieren festgeschnallt an das Rad und das Rad wurde gedreht. Richtig, nur und da hatte ich nur dabei eine Unterhose an. Mhm. Ne? Und da wurde ich gedreht, aber wie das getreten worden ist, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ich bin total aufgeregt und ich bin auch sehr, sehr, sehr froh, dass ich überhaupt jetzt einmal bei dir durchgekommen bin und dass ich das mal endlich in die Öffentlichkeit, auch wo diese auch alle Menschen auch dazuhören können. Ne? Du hast gerade gesagt, dass dir aus der Nase dann was rausgekommen ist, Blut. Aus meiner Nase wurde Blut gekommen. Ich habe Blut aus der Nase gespuckt, meine Ohren waren so ein Druck drauf, so dass ich in dem Moment gedacht habe, mir platzt der Hirn. Viktor, war das für dich das Schlimmste an der Folter, dieser dass du auf dieses Rad... Nein, da kam noch mehr. Was kam denn noch? Da kam noch so vieles, dass man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Sag mal noch eins, was für dich besonders schwer jetzt in der Erinnerung ist zu verarbeiten. Für mich ist es nur das Schnellste, also das zu bearbeiten, also nicht zu bearbeiten, ist es noch, dass ich an Strom geschlossen bin. Mhm. Also man hat mich dann noch mit Strom gefoltert. Mhm. Ja, und da kann ich auch jetzt zu heutigen Tagen, kann ich also so manche Filme oder Krimi-Filme oder sonstiges kann ich absolut nicht sehen. Mhm. Weil ich kriege da irgendwie so Frustgefühle und ich fange an total so im ganzen Körper zu zittern. Ne? Also es war sehr, sehr, sehr schlimm und du bist sehr brutal behandelt worden. Richtig. Wie bist du dann wieder da rausgekommen? Ja, ich bin durch den deutschen Staatsbürger bin ich da rausgekommen, durch ein Konsulat in Teheran. Ach, das heißt, die deutsche Botschaft hat dich gerettet, ja, quasi. Ja. War das für die sehr schwer, dich da rauszuholen? Es war sehr schwer, es lag ja die Todesstrafe drauf. Ach, du also solltest zum Tode verurteilt werden? Ja, ich sollte zum Tode verurteilt werden. Und das wusstest du währenddessen auch schon? Bitte? Das wusstest du währenddessen auch schon? Ja, die hatten, der eine, der könnte Türkisch. Mhm. Und da kam dann noch einer dazu, der auch nur sogar Deutsch könnte. Mhm. Ja, der auch die deutsche Sprache beherrschen könnte. Und da hat er mir gesagt, du bist als Spionage angeklagt worden und es liegt in Iran die Todesstrafe dafür. Das heißt, dass du nicht nur in 300 Anführungszeichen die körperlichen Schmerzen hast ertragen müssen, sondern du hattest auch diese ungeheure Angst im Nacken, dass du eventuell, dass man die Todesstrafe an dir vollzieht. Ja, natürlich. Ich habe ja auch schon meinen Tod gesehen. Also ich hatte völlig gespürt, dass ich da meinen Tod gesehen habe. Und innerhalb dieser 4 Monaten und diese 31 Tage, was sie mit mir gemacht haben, da haben wir und mein Freund haben darauf also probiert, Selbstmord zu begehen. Weil wir waren mit 9 Leuten in einer Zelle, danach waren wir mit 9 Leuten in einer Zelle drin gewesen, der auf Breite von 2 Meter und die Länge 3 Meter war. Wow. Und da durften wir nur am Tag durften wir nur 3-mal auf die Toilette gehen. Das heißt, wir haben Reis bekommen, manchmal haben wir Reis zu essen bekommen, da waren Würmer drin. Ja? Da waren sämtliche andere Kacke drin in diesem Reis, wo wir das mit Zwang in uns reinzwingen sollten. Ja? Und sonst hatten wir überhaupt, und dann morgens haben die uns da so eine lauwarme Suppe gegeben, was wir zu trinken hatten. Und das hatten wir so und so ausgespuckt, weil die uns ja danach wieder runtergesetzt haben im Keller oder so eine Treppe runtergegangen sind und dass die uns da weiterhin dann gefoltert haben. Da hatten wir selber Angst davor, irgendwie was zu trinken oder was zu essen, weil wir so und so nur 3-mal am Tag auf die Toilette durften. Jetzt habe ich noch eine Frage in der Mitte und eine kurze Antwort, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja. Du bist jetzt wieder in Deutschland, du bist in Sicherheit. Hast du hier eine gute Betreuung? Jemand, der dir hilft, das alles? Nee, leider eben nicht. Leider nicht. Ich bin in einer psychiatrischen Behandlung, aber die ist da nicht so auf diesem System da nicht so total und drauf. Ich habe diesen Anruf jetzt auch so verstanden, du hast es anfänglich auch sogar so ausgedrückt, dass du von uns vielleicht auch oder von mir einen kleinen Tipp oder eine Hilfe erwartest. Sehr gerne. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei, aber du legst bitte auf und du wirst gleich wieder von uns angerufen und wir werden uns gleich, das heißt die Elke Dunajski wird sich mit dir gleich weiter unterhalten und dir sicher noch ein paar Tipps geben können. Gerne, ich danke dir und wünsche dir von Herzen alles Gute, lieber Viktor. Wir müssen sofort Schluss machen jetzt. Okay, danke. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. In der Technik Luigi Rensinghoff. Das war's für heute Nacht. Bis morgen, 1 Uhr Radio 1 live und wieder.